wirklich blüht, wird sie uns dennoch leid bereiten. Mir sagt die Träne, die deinen innigen Kuss sich vermählt, dein Bannen, das im vollen Glück heiserer Armung dich quälet. O bitteres Scheiden, dem die süße Hoffnung nimmer lacht. Das Elend, so elend und freudlos uns macht, o bitteres Scheiden. In mancher Menschen Brust drin Unheil Städte fand, tut all ihr Leben bar der Lust, wie ein verödet Land. Da taucht empor ein Wanngebiet, starre Herz. Und träumt, ob auch verarmt an Glück, noch eh sein Ahnen fliegt sich in das und leise singt ein altes Lied. Ich schleich um jenes Haus herum, wo du, süß Liebchen, wohntest, und mir die heiße Herzensglut durch bittere Täuschung lohntest. Es lauscht mein Ohr auf deinen Schritt, auf wohlbekannten Wegen, mein sehnend Auge späht nach dir. Du kommst mir nicht entgegen, du kommst mir nicht entgegen. Wo weilst du nur, was nimmst du mich nicht auf in deine Arme? Hab ich denn nicht an Glut genug, dass dran dein Herz thank you. weiß, dass meiner lieb zu dir die Hoffnung günstig ist. Und dass du mir inniglich und treu gewogen bist. Und doch, wenn deiner Augen Macht mich wunderreich umfängt, der liebe Himmelsmacht, die Natur nun in Schlummer und Träumen, liebliche Maiennacht hold sie umfängt. Lüftchen durchzittert das Laub an den Bäumen, Friede vom Himmel sich niedersenkt. Blümlein, sie schlafen, murmelnde Wellen singen so heimlich ihr kosendes Lied. Wonnige Träume, die ihm alljetzt entquellen, rastloser Kämpfe Bedrängnis entflieht. Sternlein erschimmern im Glauben, im Hoffen, Himmel und Erde verschwimmen. Noch beglückt und der Freude offen, wo ist dein Herz so unselig wie meins? Wo ist dein Herz unselig wie meins? Steh ich hier, sinnend hier allein am Bach. Es ziehen die Gedanken mit der Flut den Wellen nach. Seh einen Stein dort liegen, den rings die Flut umspült, den Wellen rastlos wiegen. Strömung umbraust ihn, Strömung erfasst ihn wild, die Flut ringt mit dem Stein, sie ringt, bis er versinkt. Thank you. Lebensflut. Auch mich spült wie jenen Stein, dem Gram und der Welt entrückt. Verhauchend dar zu bringen.